I. Die Beziehungen der Großlogen in Deutschland, insbesondere der altpreußischen Großlogen, zum französischen Großorient. In Frankreich treten zwei Großlogen besonders hervor. Der französische Großorient und die Große Loge von Frankreich. Sehr viele französische Staatsmänner gehören der Freimaurerei an. Es ist im Rahmen dieser Schrift nicht möglich, das politische und deutschfeindliche Wirken der französischen Freimaurerei in den letzten Jahrzehnten zu schildern. Anhand freimaurerischer Schriften und der Zeugenaussagen der Großmeister Habicht und Müllendorf soll zunächst das Verhältnis der Freimaurerei in Frankreich zu der Freimaurerei in Deutschland festgestellt werden. Aufgabe einer ungebundenen Geschichtsschreibung ist es, ohne Schonung in allen Einzelheiten darzulegen, inwieweit die Freimaurerei in Deutschland vor dem Weltkriege, während des Weltkrieges und nach dem Weltkriege von dem zielbewussten Streben der ausländischen Freimaurerei, Deutschland zu vernichten, Kenntnis hatte und Kenntnis haben musste. Festzustellen ist, was von den Freimaurern in Deutschland zur Warnung der zuständigen Stellen veranlasst wurde und wie sich die Freimaurer in Deutschland im Übrigen verhielten. Vergleiche hierzu General Ludendorff, wie der Weltkrieg 1914 gemacht wurde, herausgegeben am 28. Juni 1934, dem Gedenktag des Mordes in Sarajevo am 28. Juni 1914. Über die Beziehungen des französischen Großorients zu der Großloge von Frankreich bringt die Zeitschrift Zirkelkorrespondenz 1908, Seite 236, eine beachtenswerte Mitteilung. Es heißt dort: Mit stolzem Selbstbewusstsein blickt der Großorient als die größere Großloge auf die kleinere herab und will mit seinen 500 Logen die Große Loge von Frankreich, die kaum 100 umfasst, nicht als gleichberechtigt anerkennen. Der französische Großorient umfasst 500 Logen und etwa 32.000 Mitglieder. Eine derartige Organisation kann selbstverständlich eine bedeutende Macht ausüben. Nach Beginn des Deutsch-Französischen Krieges 1870 haben 10 dem französischen Großorient angehörenden Logen am 16. September 1870 gegen König Wilhelm I. und gegen den damaligen Kronprinzen, den späteren Kaiser Friedrich, eine Kundgebung erlassen. König Wilhelm I. und der Kronprinz gehörten dem Freimaurerbund an. In dieser Kundgebung heißt es: Diese Ehrgeizigen haben ihre Eide gebrochen. Sie sind unwürdig und meineidig. Sie haben sich entehrt. Wir stoßen sie für immer aus und weisen entrüstet jede Gemeinschaft mit diesen Ungeheuern in menschlicher Gestalt von uns, welche sogar unsere deutschen Brüder betrogen haben. König Wilhelm I. und der Kronprinz werden in dieser Kundgebung in Acht und Bann erklärt. Des Weiteren heißt es in der Kundgebung: König Wilhelm und sein Sohn sind keineswegs in Unkenntnis über unsere Grundsätze, unsere Bestrebungen und unsere Ziele. Sie haben die deutschen Freimaurer diesen Grundsätzen abspenstig gemacht und es dahin gebracht, dass dieselben sich ihren ehrgeizigen Bestrebungen dienstbar gemacht haben. Diese beiden Brüder sagen, dass sie einen heiligen Krieg führen und wollen eine religiöse Sekte an die Stelle der anderen setzen. Für sie ist der Protestantismus das Endziel. Sie wollen ihn durch das Recht der Eroberung an die Stelle des Katholizismus der lateinischen Rassen setzen. Was auch kommen mag, Paris wird nicht untergehen, es kann nicht untergehen. Es schließt die Idee, den Fortschritt, die Zukunft der Völker in sich. Nichts davon kann untergehen. Und an dem glücklichen Tage, an dem die Zivilisation noch einmal über die Barbarei triumphieren wird, kommt zu uns und so weiter und so weiter. Diese Kundgebung erhielt König Wilhelm I., ein zweites Exemplar erhielt die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin. Frankiert war das Schriftstück mit einer Marke von 20 Cent. Vergleiche hierüber die Geschichte der großen Landesloge, die Geschichte der Großloge zu den drei Weltkugeln und Kohut, die Hohenzollern und die Freimaurerei. Es fällt auf, dass die Kundgebung der französischen Logen den deutschen Fürsten den völlig ungerechtfertigten Vorwurf macht, sie wollten den Protestantismus an die Stelle des Katholizismus der lateinischen Rasse setzen. Wie kamen die französischen Logen dazu, den deutschen Fürsten vorzuwerfen, sie wollten durch den Krieg den Katholizismus beseitigen? Wenn der französische Klerus diesen ungerechten Vorwurf erhoben hätte, wäre dies noch einigermaßen verständlich gewesen. Über die Stellung Roms während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-1871 schreibt Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen in dem Abschnitt Intrigen: Meiner Überzeugung nach hat die römische Kurie den Krieg zwischen Frankreich und Deutschland ebenso wie die meisten Politiker seit 1866 als wahrscheinlich betrachtet, als ebenso wahrscheinlich auch, dass Preußen unterliegen würde. Den Krieg vorausgesetzt, musste der damalige Papst darauf rechnen, dass der Sieg Frankreichs über das evangelische Preußen die Möglichkeit bieten werde, den Vorstoß, den er selbst mit dem Konzil und der Unfehlbarkeit gegen die nicht-katholische Welt und gegen nervenschwache Katholiken gemacht hatte, zu weiteren Konsequenzen treiben. Wie das kaiserliche Frankreich und besonders die Kaiserin Eugenie damals zu dem Papst standen, ließ sich ohne zu gewagte Berechnungen annehmen, dass Frankreich, wenn seine Heere siegreich in Berlin ständen, bei dem Friedensschlusse die Interessen der katholischen Kirche in Preußen nicht unberücksichtigt lassen würde. Die Entscheidung der konfessionellen Kämpfe, die nach der Meinung katholischer Schriftsteller schließlich auf dem Sande der Mark Brandenburg auszufechten sind, würde durch eine übermächtige Stellung Frankreichs in Deutschland nach verschiedenen Richtungen hin gefördert worden sein. Die Parteinahme der Kaiserin Eugenia für die kriegerische Richtung der französischen Politik wird schwerlich ohne Zusammenhang mit ihrer Hingebung für die katholische Kirche und den Papst gewesen sein. Wir fragen uns hier, sollte es Rom wirklich unterlassen haben, auf Kaiserin Eugenie im Sinne einer Kriegspolitik gegen Preußen einzuwirken, nachdem doch die Zertrümmerung Preußens durch Frankreich, wie Bismarck durchaus richtig schildert, im Interesse Roms lag? Wenn die leidenschaftliche Parteinahme der Kaiserin Eugenie für den deutsch-französischen Krieg, die ja auch in anderen Geschichtsquellen bezeugt ist, wirklich im Zusammenhang mit ihrer Hingabe für den Papst stand, dann ist mit Sicherheit anzunehmen, dass das überstaatliche Papsttum auf die Kaiserin Eugenie im kriegstreibenden Sinne eingewirkt hat. Welche Bewandtnis hat es nun damit, dass die französische Freimaurerei den deutschen Fürsten den unwahren Vorwurf machte, sie wollten in den romanistischen Ländern den Katholizismus zertrümmern? Sollte etwa Rom hinter dem Vorgehen der Logen gestanden haben? Es gibt in der Geschichte noch andere Beispiele, an denen gezeigt werden kann, wie sich die überstaatlichen Mächte manchmal gegenseitig helfen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn sich in den Völkern ein völkischer Wille zur Freiheit regt. Die gegenseitige Hilfe schließt nicht aus, dass die überstaatlichen Mächte Rom und Juda einen Kampf gegeneinander um die Herrschaft über kollektivierte Völker führen, auch wenn sie sich einigen, sobald sich in den Völkern ein völkischer Wille zur Freiheit regt. Vergleiche die Einheit Roms und Judas gegen das deutsche Volk während des Weltkrieges.